Noch einmal Angst. Wir sind ein friedliches Land und greifen niemanden an. Es sei denn, wir würden angegriffen. Wer nicht vorhat, uns anzugreifen, braucht keinerlei Angst vor uns zu haben. Wer sich vor uns zu schützen versucht, beweist dadurch, dass er Angst vor uns hat. Wer vor uns Angst hat, beweist dadurch, dass er vorhat, uns anzugreifen. Also ist doch klar, dass wir jeden angreifen müssen, der Verteidigungsmaßnahmen vorbereitet.